Die Weibervolksversammlung von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Praxagora, die Nachbarin, Geusistrate, Heroldin, ein Mädchen, eine Alte, zweite Alte, dritte Alte, Magd der Praxagora, Chor der Frauen, Blepyros, Mann der Praxagora, Schremes, der Nachbar, ein Jüngling, stumme Personen, Sklavinnen, Sklaven, Flötenbläser. Vorspiel, erste Szene, Nacht. Praxagora, mit Männerkleidern unterm Arm, tritt mit einer Lampe aus dem Hause. Praxagora, mit tragischem Pathos. Lichtauge, du, der lehmgeborenen Lampe, hier aufgehängt, um weit umher zu strahlen, denn kundtun muß ich dein Geschlecht und Los. Beim Schwung des Rats, geformt von Töpferhand, strahlst aus den Schnäuzen Sonnenglanz du aus. So leuchte mir, gib das versprochene Zeichen, dir nur vertrauen wir, du bist uns nah im Kämmerchen, wenn mit gewandter Kunst in Aphrodites Dienst wir uns bemühen. Wer scheuchte den verschwiegnen Augenzeugen verliebter Kämpfe dich aus dem Gemach? Du strahlst allein in tiefgeheime Buchten hinein und senkst den Flaum des Hügels weg. Wenn heimlich Bacchos Hallen, reich an Früchten und Wein, wir öffnen, gehst du mit und hilfst uns treu und plauderst nie ein Wörtchen aus. Nun, so vernimm auch jetzt, was wir beschlossen am letzten Schirmfest, ich und meine Schwestern, sieht sich um. Die Pflichtvergessenen, noch ist keine da, schon graut der Tag, die Volksversammlung fängt gleich an, einnehmen sollten wir die Plätze, wie einst Kleomachos, ihr wisst, gesagt, die andern nämlich und versteckt dort sitzen. Wie kommt das? Haben Sie vielleicht die Bärte, die vorgeschriebenen, noch nicht angenäht? Ward's Ihnen schwer, die Männerröcke wegzustehlen? Ha, dort seh ich eine Leuchte sich nahen. Geschwind, da zieh ich mich zurück. Es könnte doch ein Mann sein, der da kommt. Zweite Szene. Die Chorführerin tritt in die Orchestra, die übrigen Frauen vom Chor folgen allmählich zerstreut nach. Die Nachbarin, dann Geusistrate, alle bringen Männerkleider, Bärte und so weiter mit. Chorführerin, Zeit ist's zu eilen, zweimal unterwegs schon hörten wir des Herolds Kikeriki. Praxagora vortretend, die ganze Nacht hab ich gewacht und eurer gewartet, geht auf das Nachbarhaus zu, schnell, nun muß die Nachbarin auch gleich heraus, ich klopf ihr, sachte, sachte, damit ihr Mann nichts merkt, pocht, die Nachbarin schlüpft heraus leise. Ich habe dich gleich pochen hören, eben zog ich an die Schuh, ans Schlafen dacht ich nicht, ach Liebe, mein Mann, der Salaminia, ruderte die ganze Nacht mit mir im Bett herum. Mehrere Frauen vom Chor treten in die Orchestra ein. Chorführerin. Ah, schön! Kleinarete und Sostrate seh ich dort kommen, auch Philinete. Praxagora, so spät? Und Glücke schwur doch, wer von uns zuletzt sich stelle, sei gebüßt um drei Maß Wein und um ein Dutzend Bubenschenkel. Chorführerin. Siehst du Smikythions Frau, Melistische, in Männerschuhn aufklappt sie flink, sie kam auch nicht so leicht von ihrem Manne weg. Nachbarin. Siehst du des Schenkwirts Frau, Geusistrate, dort rennen mit der Fackel in der Hand? Praxagora, Philodoretos und Charitades Ehefrauen und viele, gar viel andere noch, erblick ich dort die Blüte unserer Stadt. Geusistrate tritt auf zu Praxagora. Lieb Kind, mit Mühe und Not bin ich entschlüpft. Die ganze Nacht durchhüstete mein Mann von den Sardellen, die er abends aß. Praxagora, nun setzt euch und gebt Antwort, da ich euch nun all versammelt seh. Habt ihr auch alles besorgt, wie wir's am Schirmfest ausgemacht? Geusistrate, ich hab's fürs Erste unterm Arm, da hab ich dichtes Buschwerk, wie wir's abgerät fürs Zweite. Wenn mein Mann zum Marktplatz ging, setzt ich gesalbt am ganzen Leib der Sonne mich aus den ganzen Tag und ließ mich bräunen. Nachbarin, auch ich, Schermesser litt ich keins im Haus, fort warf ich's, um recht dicht behaart zu werden und allem gleich, nur keiner Frau zu sehen. Praxagora, habt ihr mit Bärten euch versehen, denn bartlos darf keine in die Volksversammlung kommen. Geusistrate, zeigt ihren falschen Bart. Bei Hekate, da sie, ist der nicht stattlich? Nachbarin, ebenso. Und der Epikrates hat keinen schönern. Praxagora zum Chor. Und ihr, was sagt ihr? Nachbarin, ja, sie nicken all. Praxagora, sie musternd. Schon gut, ich seh, es ist alles wohl bestellt. Spartanerstiefel habt ihr, Knotenstöcke und Männerröcke, wie wir's ausgemacht. Nachbarin, ich hab da des Lamias Knüttel, den ich von der Seid ihm stahl, derweil er schlief. Chorführerin, haha, das ist der Stock, mit dem man fachtst beim Retter Zeus, der taugte wie nur einer dazu, im Schafpelz des allsehenden Kuhhirten eingehüllt, das Volk zu hüten. Praxagora, nun sagt, was wäre weiter jetzt zu tun, solang am Himmel noch die Sterne stehen, die Volksversammlung, die wir zu besuchen gerüstet sind, beginnt mit Tagesanbruch. Chorführerin, beim Zeus, da müsst ihr gleich dicht unterm Stein die Plätze nehmen, nah bei den Prytanen. Geusistrate, ich hab mir Arbeit mitgebracht, indes die Pnyx sich anfüllt, will ich Wolle zupfen. Praxagora, du Narren vor dem Volk? Geusistrate, bei Artemis, das tu ich, hindert mich das Zupfen denn am Hören? Meine Kinder gehen nackt. Praxagora, nun hör mir eine, zupfen, keinen Finger darfst du den Männern auf den Bänken zeigen. Zu den andern. Das käme gut, wenn schon das Volk in Masse dasäß und eine, weit ausschreitend, hübe den Rock und deckte den Formisios auf. Wir setzen uns zurück und schlagen über die Mäntel. Wer erkennt uns dann, wenn uns vom Kinn der Bart herabwallt, den wir dort festbinden, alles hält uns dann für Männer. Blieb nicht Agyrios unerkannt im Bart des Pronomos und war doch sonst ein Weib? Jetzt siehst du, tut er mächtig groß im Staat. Feierlich. Drum eben traun bei diesem Morgenrot, beginnen wir das kühne Werk, das Ruder des Staats in unsere Frauenhand zu nehmen, gewillt, allein des Staates Wohl zu fördern, denn so wie jetzt, so geht's und rückt's nicht mehr. Geusistrate, wie soll der frauenzarter Liebesbund zum Volke reden? Praxagora, o, das geht aufs Beste, heißt's doch, aus Jungen, welche tüchtge Stöße vertragen, werden stets die besten Redner. Nun, diesen Vorzug gab uns doch das Glück. Geusistrate, das wußt ich nicht, ich unerfahrenes Weib. Praxagora, nun, darum eben sind wir jetzt versammelt, um hier fürs Sprechen dort uns einzuüben. Begrenze nun dich mit dem Backenbart zu den übrigen, auch ihr, wer eine Rede einstudiert. Geusistrate, studiert sind wir nicht allgeborene Redner? Praxagora, und bind ihn um und werde flugs ein Mann, da leg ich euch die Grenze hin, auch ich umbate mich, wenn ich das Wort ergreife. Nachbarin, sich den Bart umbindend. Praxagora, mein Herzchen, komm und sieh, wie lächerlich das Ding sich macht. Praxagora, wieso? Nachbarin, gerad als wenn man einen Bart sich auf aus halb gebratenen Tintenfischen klebte. Praxagora, Weihpriester, tritt hervor und trag herum den Iltis, halt dein Maul, Ariphrades, geh, setz dich ruhig, wer verlangt das Wort? Geusistrate, ich. Praxagora, setze dir den Kranz auf, nun, Glück zu. Geusistrate, begrenzt, sieh her. Praxagora, so sprich. Geusistrate, was, reden ich, Trank? Praxagora, hört, Trank. Geusistrate, wofür, du Narr, begrenz ich mich? Praxagora, geh, pack dich, solche Streiche machtest du auch dort? Geusistrate, man trinkt doch in der Volksversammlung. Praxagora, dort trinken, hört ihr? Geusistrate, ja, bei Artemis und puren Wein, denn die Beschlüsse, die sie fassen, sehen doch aus, beim Licht betrachtet, als hätten Narren sie im Rausch gemacht. Trankopfer bringt man auch, bei Zeus, wozu das Beten, wäre nicht auch Wein dabei? Auch schimpfen sie wie rechte Trunkenbolde und manchen Trunknen schleppen weg die Schergen. Praxagora, geh du und setze dich, mit dir ist's nichts. Geusistrate, hätt ich doch nur mein glattes Kinn behalten bei Zeus, so muß ich nun vor Durst verschmachten. Praxagora, verlangt noch jemand sonst zu reden? Nachbarin, ich. Praxagora, so nimm den Kranz, wir sind pressiert, nur schnell, nimm dich zusammen, mannhaft, sprich und wacker, auf deinen Stab gestützt in stolzer Haltung. Nachbarin, begrenzt, ich wünscht, ein anderer, mehr Geübter, sagte, was Not tut, und ich könnte ruhig sitzen. Nun, meine Meinung ist, ich duld es nicht, daß in den Kneipen Wassergruben man anlegt. Ich will's nicht bei den Göttinnen. Praxagora, Göttinnen? Närrin, wie? Wo denkst du hin, Nachbarin? Was gibt's? Ich hab doch keinen Wein verlangt. Praxagora, als Mann zu schwören bei den Göttinnen, im Übrigen war deine Rede brav. Nachbarin, will's hoffen beim Apoll. Praxagora, genug. Ich möchte nicht einen Fuß in die Versammlung setzen, wenn dort nicht alles nach der Regel ginge. Nimmt ihr den Kranz. Nachbarin. Den Kranz! Ich nehme noch einmal das Wort. Ich habe jetzt studiert auf meine Rede. Mich dünkt, ihr Frauen auf den Bänken hier. Praxagora. Unselge, Männer nennst du wieder Frauen? Nachbarin. Nach den Zuschauern deutend. Da ist Epigonos dran schuld. Ich sah ihn dort, da meint ich, unter Frauen zu sprechen. Praxagora. Du schiebe dich und geh an deinen Platz. Um euretwillen will ich selbst jetzt reden. Gebt mir den Kranz. Ich flehe zu den Göttern, dass sie Gedeihen zu meinem Rat verleihen. Mir liegt des Landes Wohl so sehr am Herzen als euch. Mit Kummer seh ich und Verdruß, wie alles in der Stadt hier geht und steht. Von schlechten Führern seh ich, lässt das Volk sich leiten, und wenn einer einen Tag recht schaffen, ist er 10 dafür dann schlecht. Ein anderer kommt, der macht es schlechter noch. Schwer ist's, so missgelaunten Herrn zu raten, euch, die ihr meidet, die euch lieben möchten und die nicht mögen, bittet und bestürmt. Es war die Zeit, wo in der Volksversammlung man noch Gewinn nicht sucht. Agyrios galt da noch für schlecht. Doch jetzt, wer sie ums Geld besucht, der freilich lobt den Brauch. Wer nichts erhält, der hält für todeswürdig jeden, der nur für Lohn in die Versammlung geht. Nachbarin, bei Aphrodite gut, recht gut gesprochen. Praxagora, und Selge, Aphrodite nennst du? Schön, wenn das in der Versammlung dir passierte. Nachbarin, da sagt ich's nicht. Praxagora, gewöhn es hier dir ab. Als jüngst das Bündnis hier zur Sprache kam, hieß es, schlagt ein, sonst ist die Stadt verloren. Kaum war's geschlossen, mochte man, der Redner, der's angeraten, ging dann plötzlich durch. Die Flotte muß man rüsten, meint der Arme. Die Reichen und die Bauern sagen nein. Ihr zürnet den Korinthiern, dieser euch. Jetzt sind sie gut, so seid auch ihr es wieder. Dumm ist Ageios, Hieronymos gescheit, es winkt euch heil. Doch Thrasybulos zieht hin zu helfen, wo ihn niemand ruft. Nachbarin, welch kluger Mann! Praxagora, so hör ich gern dein Lob, du aber Volk, du bist an allem schuld, denn aus dem Staatsschatz zieht der Bürger Sold und jeder sucht allein Gewinn für sich. Hinschleppt der Staat sich lahm, wie Äsimos, folgt meinem Rat, dann blüht euch wieder Glück. Den Weibern rat ich, müssen wir den Staat ganz überlassen, führen sie zu Hause doch auch die Wirtschaft als Verwalterinnen. Nachbarin, brav, brav! Geusistrate, bei Zeus recht brav! Chorführerin, nur weiter, Freund! Praxagora, dass sie in allem besser sind als wir, will ich beweisen. Heut noch waschen sie nach altem Brauch die Woll in warmem Wasser, und eine wie die andere, keine siehst du Neues je probieren. O Athen, wie wärst du wohl geborgen, hieltest du's wie sie und fragtest nichts nach Neuerung, noch sitzen sie beim Kochen grad wie sonst, sie tragen auf den Köpfen grad wie sonst, sie feiern Thesmophorien grad wie sonst, sie backen ihre Kuchen grad wie sonst, sie quälen ihre Männer grad wie sonst, sie lassen Buhler ein noch, grad wie sonst, sie naschen gern was Leckres, grad wie sonst, und trinken gerne Puren, grad wie sonst, und lassen gern sich, grad wie sonst. Ihr Männer, ihnen übergebt die Stadt, macht nur nicht viel Gerede, fragt nicht lang, was werden sie wohl tun, ohn alle Klauseln, lasst sie regieren, fasst nur dies ins Auge, zum Besten unserer Krieger, tun sie alles als ihre Mütter, wer versorgte besser mit Proviant sie, als wer sie gebar, Geld schafft die Frau, die Schaffnerin am besten, sie, wenn sie herrscht, wird sicher nie betrogen, denn wer versteht sich auf Betrug wie sie? Viel andres wüsst ich noch, genug, wenn ihr mir folgt, so geht's euch wohl, solang ihr lebt. Nachbarin. Schön Herzchen, exzellent, Praxagora, du Schelmin, sag, wo hast du das gelernt? Praxagora. Zur Zeit des Schreckens wohnt ich auf der Pnyx mit meinem Mann, dort lernt ich's von den Rednern. Chorführerin. Kein Wunder, bist du so beredt und weise, von Stund an wählen wir zum Oberhaupt dich, wenn du ausführst, was du klug erdacht. Fällt aber Kephalos dich an und schimpft, wie führst du dann ihn ab in der Versammlung? Praxagora. Ich sag ihm, er sei dumm. Chorführerin. Allein das weiß ja jedermann. Praxagora. Je nun, er sei verrückt. Chorführerin. Auch das. Praxagora. Den Töpferlehm zwar knet er schlecht, doch umso besser den politischen. Chorführerin. Wenn Neokleides, der Triefäugige, dich schimpft. Praxagora. Ich sag ihm, guck dem Hund ins Loch. Chorführerin. Wenn sie dir Stöße geben. Praxagora. Stoß ich wieder, an Stoß und Gegenstoß bin ich gewöhnt. Chorführerin. Noch eins, was tust du, wenn die Schergen dich wegschleppen? Praxagora. Gestikulierend. Mit den Armen stauch ich rechts und links, denn um die Mitte kriegt mich keiner. Chorführerin. Wir alle schreien halt, wenn sie dich packen. Nachbarin. Das hätten wir nun alles wohl erwogen, nur eins vergaßen wir, uns einzuprägen, wie wir's beim Handaufheben machen, denn wir sind gewöhnt, die Schenkel aufzuheben. Praxagora. Das Ding ist schwierig, stimmen müsst ihr so, ihr hebt den Arm auf, bloß bis an die Schulter. Wohlan, so schürzt den Unterrock jetzt auf, zieht die Spartanerstiefel an, geschwind, wie ihr's an euren Männern seht, wenn sie ausgehen zur Volksversammlung oder sonst. Und wenn das alles dann in Ordnung ist, dann bindet um die Bärte, habt ihr die an Kinn und Wangen festgeklebt, dann werft die Männermäntel, die ihr wegstibitzt, euch über, schreitet für Bass auf den Stock gestürzt und singt im alten Männerton ein altes Lied und tut, als kämt ihr just vom Land herein. Nachbarin. Recht schon, wir gehen nur gleich voraus, denn andere Weiber werden wohl vom Land herein noch ziehen, geradenwegs zur Pnyx hinauf. Praxagora. drum eilt, denn oft geschieht's, daß wer nicht in der Früh schon auf dem Platz leer ausgeht und nicht nagelsgroß bekommt. Sie warfen sich in männliches Kostüme. Chorführerin, Zeit ist's zu gehen, ihr Männer. Dies, wir werden's wohl uns merken, ist unser Name, und niemals soll ein anderer uns entschlüpfen. Fürwahr, bedenklich wär es, wenn ans Tageslicht es käme, welch kühnes Unternehmen wir im Dunkeln angezettelt. Erster Halbchor, Gesang. Zur Volksversammlung lasst uns ziehn, Männer, denn der Archon ließ verkündigen, wer nicht früh sich noch vor der Dämmerung einfinde, mit Staub bedeckt, mit Knoblauch gefüttert, aussehend nach saurer Brüh, dem zahl er den Taglohn nicht. Drum flink, Charesimides, auf, Drakes und Smikythos, lauft, sputet euch, folgt mir, habt Acht auf euch selber, daß ihr dort aus dem Ton nicht fallt, und haltet euch wacker. Erst nehmt ihr die Marken, dann lasst nebeneinander uns Platz nehmen und männiglich aufheben die Hände und stimmen für alles, was mag frommen den Schwestern. Potz, was sag ich, den Brüdern, nein, sich so zu versprechen. Zweiter Halbchor, seht zu, daß ihr die Männer drängt zurück, die von der Stadt her anrücken, die ehmals, solang der Sold nur ein Obolos war, warm saßen zu Hause gelagert und plauderten. Nun drängen sich alle zu, einst als noch Myronides hier glänzte, der Biedermann, da wagt es nicht einer ausübend des Bürgers Pflicht, Taglohn zu empfahen dafür. Da brachte sich jeder im Ranzen ein Tröpfchen mit und etwa ein Brot, dazu zwei Zwiebeln und, wenn es hochkam, noch drei Oliven. Jetzt, was für den Staat sie tun, gleich strecken sie aus die Hand nach ihren drei Obolen, Speisbuben vergleichbar. Alle ab. Dritte Szene, Morgendämmerung. Blepyros in Weiberkleidern tritt aus seinem Hause. Blepyros, sich umsehend. Seltsam, wohin ist meine Frau entwischt? Schon dämmert's, aber nirgends seh ich sie. Schon lange lieg ich da und platze fast. Im Finstern such ich endlich Schuh und Mantel. Ich tapp und finde nichts, indes klopft immer stärker an die Hintertür der Mistfink da. Was ist zu tun? Ich zieh hier meines Weibes Unterröckchen an und schlüpf hinein in ihre Perserschuh. Wo kann man's wagen wohl? Wo ist's geheuer? Ei was, bei Nacht, da schickt sich's überall. Jetzt kann ja doch mich niemand kacken sehen, vortretend. O Elend, daß ich alter nah ein Weib noch nahm, mich prügeln sollte man dafür, denn Gutes kam noch nie heraus, so oft sie ausging. Doch ich setze mich, es kommt, drückt. Vierte Szene. Blepyros, ein Mann tritt aus dem Nachbarhause. Nachbar, wer da? Doch nicht mein Nachbar, Blepyros, beim Zeus, er ist's leibhaftig. Sag mir doch, was ist das rote Ding da? Hat vielleicht Kinesias dich irgendwie bekleckst? Blepyros, o nein, ich kam gerad heraus und warf das Safranröckchen meiner Frau mir um. Nachbar, wo ist dein Mantel denn? Blepyros, ich weiß es nicht, solang ich sucht, er war nicht auf dem Bette. Nachbar, nun hast du deine Frau denn nicht gefragt? Blepyros. Nein, wahrlich, denn im Hause ist sie nicht. Sie schlich sich, ohne dass ich's merkte, fort. Ich fürchte sehr, sie hat nichts Gutes vor. Nachbar. Nun, beim Poseidon, sieh, da geht dir's ja genau wie mir, denn meine Frau ist auch verschwunden und mein Mantel ebenfalls. Und was noch ärger ist, auch meine Schuh. Umsonst im ganzen Hause sucht ich sie. Blepyros. Ich mein spartanisches Paar beim Dionysos. Doch als die Not mir kam, da schob ich schnell die Füße in ihre Weiberschuh, um nicht die frisch gewaschene Decke zu besudeln. Nachbar. Was mag das sein? Vielleicht hat eine Freundin zum Frühstück sie geladen? Blepyros. Drückend. So wird's sein. Schlecht ist sie gerade nicht, so viel ich weiß. Nachbar. Du kackst ja da ein wahres Brunnenseil. Ich muß zur Volksversammlung gehen. Es ist Zeit. Hätt ich nur meinen Rock. Es ist mein einziger. Blepyros. Ich auch, sobald ich fertig bin, da stopft mir eine Holzbirn just den Mastdarm zu. Nachbar. Doch die des Thrasybulos nicht, von der er den Spartanern gegenüber sprach? Ab. Blepyros, beim Dionysos, die sitzt einmal fest. Was fang ich an? Das ist es nicht allein, was jetzt mich drückt. Doch wenn ich esse, wo soll denn in Zukunft all der Quark hinaus? Für jetzt hat mir der birnenköpfige Kerl einmal für allemal das Loch verkeilt. Wer holt mir einen Arzt? Ja, welchen Arzt? Wer ist a posteriori recht geschickt? Amynon, aber der gesteht's wohl nicht. Antisthenes muß her um jeden Preis. Der weiß, man hört's an seinem Keuchen schon, was ein beklemmter After sagen will. Ach, heilige Eileithyia, höre mich, lass mich Verstopften doch nicht platzen, dass ich nicht zum Nachtstuhl der Komödie werde. Drückt mit Erfolg. Fünfte Szene. Blepyros. Schremes. Schremes. He, Freund, was machst du? Kackst du da? Blepyros. Wer, ich? Ich hab gekackt und eben steh ich auf. Schremes. Du hast ja da ein Weiberröckchen an. Blepyros. Es fiel mir drin im Dunkeln in die Hand. Wo kommst denn du her? Schremes. Aus der Volksversammlung. Blepyros. Wie? Ist sie denn schon aus? Schremes. O lange schon, du lieber Gott, was nicht die Männigschnur zu lachen gab und die besprutzten Leute. Blepyros. Hast du dein Drei-Obolen-Stück? Schremes. Ja, hätt ich's. Ich bin zu spät gekommen, ach, und blicke nun tief beschämt auf diesen leeren Sack. Blepyros. Was war dran schuld? Schremes. Das dichte Volksgedräng, das mehr als je die Pnöx heut überschwemmte. Das sind ja lauter Schuster, dachten wir, wie wir die Leute sahen, weißwimmelnd, war für wahr die Volksversammlung anzuschauen. So kam ich um mein Taggeld, wie noch viele. Blepyros. Auch ich bekäme nichts, wenn ich noch ginge? Schremes. Und wenn du mit dem zweiten Hahnenschrei gekommen wärst, nicht so viel. Blepyros. Sehr betrübt, bewein Antilochos mich Lebenden mehr als die Obolen. Mein alles hin, Was kam denn vor, daß solche Masse Volk so früh sich sammelte? Schremes. Je nun, beliebt hat's den Prytanen, für das Wohl des Staats Vorschläge einzuholen. Sogleich kam Triefauge Neokleides angehumpelt. Nun schrie das Volk zusammen, denk dir, wie? Das fehlte noch, erfrecht sich der, zum Volk zu reden, noch dazu vom Heil des Staats, der seine Wimpern selbst nicht heilen kann. Er aber sah sich um und rief, was soll ich machen? Blepyros. Teufelsdreck und Knoblauch stoßen und mit spartanscher Wolfsmilch das vermischen und dann am Abend auf die Wimpern schmieren. War ich dabei, das hätt ich ihm verschrieben. Schremes. Dann trat Euäon auf, der schlaue Mann, nackt, wie's den meisten schien. Er selber sagt es offen, einen Mantel hab er nicht. Dann sprach er ungemein volkstümlich so, seht, ich bedarf zwar selbst des Heiles, das vier Stater kostet, dennoch geb ich gern Heilmittel euch für Staat und Bürger an. Die Walker liefern allen, die's bedürfen, Pelzmäntel, wenn der kürzeste Tag sich naht. Dann wird kein Mensch mehr über Schnupfen klagen, und wer kein Bett hat, keinen Schlafpelz, der legt, säuberlich gebadet, sich ins Nest bei einem Kirschner. Weist er ihm im Winter die Türe, soll er's mit drei Pelzen büßen. Blepyros. Beim Dionysos gut, und niemand hätte mit Nein gestimmt, hätt er noch beigefügt, die Mehlverkäufer liefern jedem Armen drei Mäschen Korn, sonst holt sie all der Henker, so hätte man auch was von Nausikydes. Schremes. Dann sprang hervor ein Burschen, schmuck und weiß von Angesicht. Er sah dem Nikias gleich, und also hub er an, zum Volk zu reden. Den Weibern übergebt die Staatsgewalt. Und bravo, Scholz, es lärmt und schrie die Bande der Schuster, aber die vom Land, die knochten dagegen. Blepyros. Nun, beim Zeus, das war am Ort. Schremes. Sie blieben in der Minderheit, er schrie und schrie und rühmte hoch die Frauen und schalt auf dich. Blepyros. Wieso, was sagt er? Schremes. Ei, du seist ein Schuft. Blepyros. Und du? Schremes. Das frag ein andermal. Du seist ein Dieb. Blepyros. Nur ich? Schremes. Und dann bei Zeus ein Sykophant. Blepyros. Nur ich? Schremes. Bei Zeus und all gegen das Publikum der Haufe da. Blepyros. Wer wird auch das bestreiten? Schremes. Das Weib hingegen sei mit Weisheit voll gefropft, geldschaffnerisch. Sie plaudern nie von ihrem Thesmophorenfest was aus, doch du und ich, wir schwatzen aus dem Rat. Blepyros. Beim Hermes, ja, da hat er nicht gelogen. Schremes. Die Weiber, sagt er, leihn einander Kleider, Juwelen, Vasen, Silbersachen, unter vier Augen ohne Zeugen, dennoch geben sie alles treu und redlich wieder heim. Wir, meint er, seien im Unterschlagen stark. Blepyros. Ja, beim Poseidon, selbst wo Zeugen sind. Schremes. Sie prozessieren, schikanieren, wühlen nicht um die Republik, kurzum, Er lobt und pries die Frauen als wahre Tugendmuster. Blepyros. Und was beschloss man? Schremes. Ihnen zu vertrauen den Staat, das sei allein noch in Athen nie dagewesen. Blepyros. Und das ward? Schremes. Beschlossen. Blepyros. Und alles ist nun ihnen übertragen, was sonst den Bürgern oblag? Schremes. Alles, ja. Blepyros. Nicht ich, mein Weib sitzt künftig zu Gericht. Schremes. Nicht du, dein Weib ernährt nun auch die deinen. Blepyros. Angähnen soll ich nun nicht mehr den Tag? Schremes. Nein, sag ich dir, das kommt den Weibern zu. Du bleibst daheim im warmen Nest und farzest. Blepyros. Nur eins ist schlimm für Männer unseres Alters. Wenn sie des Staates Zügel führen, können sie mit Gewalt uns zwingen auch. Schremes. Wozu? Blepyros. Sie zu beschlafen. Schremes. Wenn wir nichts vermögen? Blepyros. Dann ziehen sie uns das Frühstück ab. Schremes. So tu's und dejeunier und karessier dich satt. Blepyros. Ne harte Nuss, das Mus. Schremes. Ei, wenn dem Staat es frommt, da muß der Mann das Seine tun. Du hörst ja oft den Spruch von alten Leuten, was wir beschließen, wär's auch dumm und toll, es muß zuletzt uns doch zum Heil gedeihn. Nun segne es Pallas uns und alle Götter. Leb wohl, ich gehe. Ab. Blepyros. Schremes, lebe wohl. Ab.